Morning, good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. And we will continue in the Passion Translation, Colossians 3, verse 15. Wir gehen weiter mit Kolosser 3, Vers 15 in der Passion-Übersetzung. Look what Paul says, inspired by the Holy Spirit. Schau, was Paulus inspiriert vom Heiligen Geist sagt. Let your heart be always guided by the peace of the Anointed One. Lasst euer Herz immer vom Frieden des Gesalbten leiten. Who called you to peace as part of his one body. Der euch als Teil seines einen Leibes zum Frieden berufen hat. You know, I've learned a secret in my Christian life. Ich habe in meinem Leben als Christ ein Geheimnis gelernt. That has given me a new level of quality of life. Was mir ein neues Maß an Lebensqualität gegeben hat. And it's very simple. Und es ist ganz einfach. I will count my peace extremely precious. Ich werde meinen Frieden extrem wertvoll erachten. So look at this. Also schau. There are some people who count their money as something very precious. Es gibt Menschen, die ihr Geld als sehr wertvoll betrachten. And these people lose their peace many times because of things that happen to their money. Und diese Leute verlieren ihren Frieden oft wegen der Dinge, die mit ihrem Geld passieren. I would much rather lose money than lose my peace. Ich würde viel lieber Geld verlieren, als meinen Frieden zu verlieren. I'm not saying that money should not have any value. Ich will damit nicht sagen, dass Geld keinen Wert haben sollte. Because we use money to pay our bills, to advance the kingdom and enjoy the life that God has provided for us. Weil wir unser Geld verwenden, um unsere Rechnungen zu bezahlen, das Reich Gottes voranzubringen und das Leben zu genießen, das Gott für uns vorgesehen hat. Why would you be willing to sacrifice your peace over money? Warum bist du bereit, deinen Frieden, dein Geld zu opfern? And you can apply this to every area of your life. Und das kannst du auf jeden Bereich deines Lebens anwenden. There are people, they've actually put such a high value on relationship. Es gibt Menschen, die ihren Beziehungen einen so hohen Stellenwert einräumen, that they're losing their peace over relationship issues. Dass sie ihren Frieden wegen Beziehungsproblemen verlieren. Now, are relationships important? Of course they are. Sind Beziehungen wichtig? Ja, natürlich sind sie das. But your peace is more important than your relationship. Aber dein Friede ist wichtiger als deine Beziehungen. I recently said to one of the people who work here with us in the Ministry of Brazilian Kids Care. Kürzlich sagte ich zu jemandem, der mit uns im Dienst von Brazilian Kids Care arbeitet. I said, listen to me, my peace is much more important than the success of Brazilian Kids Care. Ich sagte, mein Friede ist viel wichtiger als der Erfolg von Brazilian Kids Care. And it's even more important than just having wonderful relationships. Und er ist sogar noch wichtiger als wunderbare Beziehungen zu haben. While the wonderful relationships are very important to me. Obwohl wundervolle Beziehungen für mich wichtig sind. But I've learned to apply this scripture in my own life. Aber ich habe gelernt, diese Schriftstelle in meinem eigenen Leben anzuwenden. Let your heart always be guided by peace. Lass dein Herz immer vom Frieden geleitet werden. But look, not just by peace. Aber schau, nicht nur vom Frieden. But by peace of the Anointed One. That's the peace of Jesus. Sondern vom Frieden des Gesalbten, was der Friede von Jesus ist. And the Anointed One, which is Jesus. Und der Gesalbte, also Jesus, is the Prince of Peace. Ist der Friedefürst. So if I don't walk in peace because of Jesus Christ, wenn ich nicht in Frieden durch Jesus Christus gehe, at the end of the day, my life is not going to go the way God wants it to go. Läuft mein Leben nicht so, wie Gott es will. You know, recently, I talked to Daniel. Kürzlich sprach ich mit Daniel. And we talked about the amazing things that God has done through us. Und darüber, was für fantastische Dinge Gott durch uns getan hat. Like we hear testimonies and stories from so many continents and we are overwhelmed. Wir bekommen hier so viele Berichte und Zeugnisse aus so vielen Kontinenten und wir sind überwältigt. And then Daniel and we talked about this. Und dann sprachen wir mit Daniel über Folgendes. In the last few years, I've made so many seemingly sometimes crazy decisions. In den letzten Jahren habe ich manchmal so viele verrückte Entscheidungen getroffen. But I made them by what I call my belly or the peace in my heart. Aber ich habe diese aus dem Bauch heraus getroffen, wie ich es gerne ausdrücke, oder aus dem Frieden in meinem Herzen heraus. Some people offered me some amazing things to do regarding the ministry, but I had no peace. I said no. Einige Leute boten mir erstaunliche Dinge für den Dienst an, aber ich hatte keinen Frieden und sagte nein. See, once you learn to be guided by the peace of Jesus, wenn du einmal gelernt hast, dich vom Frieden Jesu leiten zu lassen, you will not make decisions anymore that take that peace out of your heart. Wirst du keine Entscheidungen mehr treffen, die dir den Frieden aus dem Herzen nehmen. Now, I understand that we can have peace or lack of peace because of many different things. Ich verstehe, dass wir aufgrund vieler verschiedener Dinge Frieden oder einen Mangel an Frieden haben können. But I call that a fake peace. Aber ich nenne das einen falschen Frieden. For instance. Zum Beispiel. If you go on a roller coaster and you're scared of roller coaster, that will take your peace. Wenn du auf eine Achterbahn gehst und du Angst vor Achterbahnen hast, wird dir das deinen Frieden rauben. If you go on vacation to a place that you don't want to go, but your husband and your children or your wife and your children really want to go, that can take your peace. Wenn du in den Urlaub fährst an einen Ort, an den du nicht hinfahren willst, aber dein Mann, deine Kinder oder deine Frau unbedingt hinwollen, kann dir das den Frieden rauben. You know, but that's fake peace. Aber das ist falsche Friede. The peace it's talking about here is the peace that comes through Jesus. Der Friede, über den wir hier sprechen, kommt von Jesus. It's the sense that everything is perfectly fine because I'm following Jesus Christ. Es ist das Gefühl, dass alles in Ordnung ist, weil ich Jesus Christus folge. And I'm learning to live the way that he has shown me and modeled for me to live. Und ich lerne so zu leben, wie er es mir gezeigt und vorgelebt hat. So I don't make decisions that take my peace that comes truly from Jesus. Ich treffe also keine Entscheidungen, die mir den Frieden nehmen, der wirklich von Jesus kommt. You know, he called us to live in peace as part of his body, Paul says. Er hat uns dazu berufen, in Frieden zu leben, als Teil seines Leibes, wie Paulus sagt. Think about this one. Denk über Folgendes nach. Many people have had so many fights with other members of the body. Viele Menschen haben so viele Auseinandersetzungen mit anderen Mitgliedern des Leibes. Because, this is the right theology, that is the right theology, you have to believe this, you have to agree on that. Denn dies ist die richtige Theologie, jenes ist die richtige Theologie, du musst dies glauben, du musst dem zustimmen. So we sacrifice our peace with other members of the body because of our theology. How does that make sense? Wir opfern unseren Frieden mit anderen Mitgliedern des Leibes wegen unserer Theologie. Was macht das für einen Sinn? So God has called me to live in peace with my brothers and sisters. Gott hat mich dazu berufen, mit meinen Brüdern und Schwestern in Frieden zu leben. But it's peace of the anointed one, that means peace where Jesus is the center. Aber es ist der Friede des Gesalbten, das heißt der Friede, in dem Jesus im Mittelpunkt steht. Once we learn to live in this clear and simple relationship with Jesus, wenn wir in dieser klaren und einfachen Beziehung mit Jesus lernen, where he, the Prince of Peace, is our unity, dass er, der Friedefürst, unsere Einheit ist, then we live in the peace that the Bible wants us to live in. Dann leben wir in dem Frieden, den die Bibel für uns will. So, you know, I've literally let go of what looks amazing offers. Ich habe buchstäblich alles losgelassen, was nach tollen Angeboten aussieht. In my personal life and also in the ministry that God has given us. In meinem persönlichen Leben, als auch im Dienst, den Gott uns gegeben hat. Simply because my peace that I have from Jesus was under attack. Einfach weil mein Friede, den ich von Jesus habe, angegriffen wurde. So when that happens, wenn das passiert, I smile and say, sorry, not doing this. Lächle ich und sage, tut mir leid, ich werde das nicht tun. Not going there, not preaching there, not doing this conference, sorry. Ich gehe nicht dorthin, ich predige nicht dort, ich mache diese Konferenz nicht, sorry. Remember. Denk daran. Your heart needs to be guided by the peace of Jesus. If it's not guided by the peace of Jesus, there'll be trouble. Dass dein Herz vom Frieden Jesu geleitet werden muss. Wenn es nicht vom Frieden Jesu geleitet wird, sind wir in Schwierigkeiten.